Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Heute geht es um Fotos und zwar nicht um unsere digitalen Fotos auf dem PC, sondern um unsere enthüllten Fotos, also die Fotos von früher, die wir noch in unseren Schränken haben, wenn wir älter als 15 Jahre alt sind. Für alle, die vielleicht jünger sind, früher war die Fotografie ein bisschen anders. Wir mussten erstmal in einen Laden gehen und uns dort einen Film kaufen, auf dem waren meist 36 Bilder drauf. Dann haben wir den Film in unseren Fotoapparat eingelegt, konnten fotografieren, bis der Film voll war. Dann haben wir ihn abgegeben und haben ein paar Tage später oder auch mal eine Woche später unsere Fotos abholen können. Da, wenn wir die Fotos geholt haben, haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Wir hatten keinen Bildschirm, nichts. Und das alles hat auch ein bisschen mehr gekostet wie die Fotografie heutzutage. Jedes Bild hatte einen gewissen Preis. Der Film hat gekostet und dann natürlich die Abzüge. Und dadurch habe ich jedes Foto behalten, was ich früher hatte. Auch wenn es doppelt war, wenn es unscharf war, ich habe einfach alles behalten. Bilder waren wertvoll. So, was hatte ich denn? Es gab Fotoboxen, die kennt ihr vielleicht. Ich hatte zwei davon. Das sind so DIN A5, bisschen größer als DIN A5. Und da kann man die Fotos vertikal reinstellen und hat da eine Menge Fotos pro Box reingekriegt. Also zwei Fotoboxen, vier Fotoeinsteckalben hatte ich, drei normale Fotoalben zum Reinkleben und Text dazu schreiben und ganz viele Einzelfotos, die da nicht mehr in die Fotoboxen gepasst haben oder zu groß dafür waren oder irgendwie halt rumlagen. Und 2014 hatte ich schon mal eine kleine Ausmistaktion und habe aus den zwei Fotoboxen eine gemacht. Wie habe ich das geschafft? Ich habe alle Fotos rausgeworfen, an die ich mich nicht mehr erinnere oder die mir ein schlechtes Gefühl gegeben hatten. Also da waren wirklich Fotos drin von einer Silvesterparty, auf die ich gar keinen Bock hatte, kein Taxi mehr bekommen hatte, um wegzukommen. Und irgendwie hatte ich trotzdem lauter Fotos davon und habe die natürlich alle rausgeschmissen. Was sollen die Bilder da drin? Und dann hatte ich viele Landschaften oder Tiere fotografiert, das mir einfach nichts mehr gesagt hat. Und die habe ich auch natürlich rausgeschmissen. Ja, und jetzt 2015 bin ich nochmal in meine Fotos gegangen und hatte erstens die Einsteckalben. Ich habe alle Fotos aus den Einsteckalben rausgeholt und dann doch nochmal einen ganzen Haufen Fotos. Und die habe ich wiederum in meine Fotobox, die ja eigentlich schon voll war, eingeräumt. Das heißt, die Fotobox habe ich nochmal reduziert. Ich habe doppelte Fotos rausgeschmissen. Das heißt, Fotos, unterschiedliche Fotos von gleichen Situationen. Also eine Party, bei der ich und meine Freundin drauf sind. Einmal strecken wir die Zunge raus, einmal gucken wir blöd, einmal lächeln wir. Und dann habe ich eben nur ein Bild behalten, das ich am schönsten fand. Genau, oder wenn wir wandern waren und da gab es irgendwie 30 Wanderfotos und irgendwie reichen mir ein, zwei, um mich daran zu erinnern, dann sind auch Fotos rausgeflogen. Und, Entschuldigung, wenn man die Fotos so durchschaut, blättert man ja, man tut ja mit das Vordere nach hinten und irgendwann merkt man, dass man schneller wird. Und da ist dann der Punkt, dass ich was rausschmeißen kann. Da ist der Punkt, da wird mir ein bisschen langweilig beim Fotos anschauen und da habe ich nochmal genau geschaut, was kann ich raustun, damit wirklich jedes Foto ein Highlight für mich bedeutet. Und so habe ich es dann geschafft, meine eine Fotobox. Bilder, die zu groß waren, habe ich zurechtgeschnitten. Bilder, die zu klein waren, habe ich einfach bei anderen Bildern hinten draufgeklebt. Waren jetzt nicht viele. Damit waren die Einsteckalben aufgelöst. Die 4 Alben, die ich aufgelöst habe. Die leeren habe ich dann zu einem Kindergarten gebracht, die damit irgendwas spielen. Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die für einen guten Zweck verwendet werden. Habe ich gefunden über Kleinanzeigen, habe ich kostenlos geschalten, Fotoalben zu verschenken und hat sich innerhalb von, ich glaube, 10 Stunden jemand gemeldet. Jetzt wird es schwieriger. Die Bilderalben. Bilderalben mit persönlichem Text kann man nicht einfach so auflösen. Und da habe ich mir lang Gedanken zu gemacht. Ich habe mir gedacht, die Fotoalben, ich habe sie seit bestimmt 5 oder sogar 10 Jahren nicht mehr angeschaut. Und ich habe mir überlegt, werde ich sie in meinem Leben noch anschauen? Ja, definitiv werde ich das, würde ich das. Und zwar, wenn ich alt und runzlig bin und in Rente, ich weiß es nicht, auf jeden Fall glaube ich, dass daran der Moment ist, wo ich sage, oh, jetzt kann ich nochmal meine Alben rausholen, als ich noch jung war und die anschauen. Aber ich muss mich fragen, lohnt es sich für mich, diese Alben mein ganzes Leben bis zur Rente noch mit mir rumzuschleppen, nur damit ich es später anschauen kann? Oder kann ich die Alben digitalisieren und klick mich dann halt als Rentnerin durch, anstatt zu blättern? Und ich habe für mich beschlossen, dass es viel, viel besser ist, mich davon das loszulassen, zu sagen, ich schleppe es nicht mehr mit mir rum und habe es dann eben auf meinem Computer, wenn ich in Rente bin. Es ist eine tolle Qualität. Ich habe Fotos mit meinem Smartphone gemacht. Man kann wirklich alles lesen. Und ich muss mich, wie gesagt, als Rentnerin dann eben durchklicken, anstatt durchzublättern. Einen Vorteil habe ich auch noch gefunden. Sollte mal mein Keller abbrennen, wo die Fotoalben lagen, dann sind die trotzdem noch gesichert. Und sollte auch noch meine Wohnung dazu abbrennen, sind sie auch noch gesichert, weil ich meine Festplatte immer synchronisiere an einen Ort, der außerhalb meiner Wohnung liegt. Also da ist noch ein kleiner Vorteil in dem Digitalisieren der Fotoalben. So, gelten noch 2 Punkte zu klären. Erstens, was mache ich denn mit den ganzen Bildern, die übrig sind? Ich habe damit ganz tolle Fotokollagen und Weihnachtskarten erstellt. Weihnachten war ja gerade. Und habe meinen Freunden und meiner Familie damit sehr viel Freude bereitet, hoffe ich. Und das Zweite ist, was habe ich denn da jetzt für einen großen Vorteil raus? Erstens habe ich weniger Gerümpel, aber viel, viel größerer Vorteil ist es, dass wenn ich meine Fotos jetzt durchschaue, ich ausschließlich gute Gefühle habe, mich über jedes Bild freue und bei jedem Bild eigentlich lächeln muss. Diese Ausmistaktion hat mich unheimlich stolz gemacht. Ich wäre nie drauf gekommen, Fotos auszusortieren und jetzt erscheint es mir als das Logischste überhaupt. Meine Hausaufgabe, wenn ihr denn Lust habt an euch, nehmt euch eure analogen Fotos her, schaut mal durch, welche wollt ihr wirklich behalten, welche geben euch ein gutes Gefühl und von welchen könnt ihr euch verabschieden. Ich verspreche euch, dass ihr euch super gut danach fühlen werdet. Ja, jetzt wünsche ich euch ein baldiges, frohes neues Jahr, eine schöne Silvesterparty. Ja, feiert schön. Wir hören uns nächstes Jahr wieder.